Der Neubau von Balladen von Karl Spittler. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Neubau. Mit dem Willen hob ich einst ein Werk. Einsam durch die leere Vorstadt streifend, schuf ich Bilder, die ich bange maß, ob sie fügten, ob sie mir genügten. Draußen, wo die Ulmen von den Schanzen steigen, wölbten sie ein Fundament. Hier, von trotzigem Willenszorn geschüttelt, schwur ich diese Wette. Eh vom Giebel prunkt der Fichtenbaum und prahlt der Wimpel, will ich meines Werkes Schluss und Endstrich stolzen Muts ziehen mit festem Handschwung. Täglich kehrt ich alsdann wieder, meine Willenskraft zu wetzen an dem Neubau. Siehe, Tag für Tag in sicherm Fortschritt wuchsen in die Luft die schlanken Mauern. War kein Hammer, der ins Leere schlug, war kein Nagel, der nicht nietete. Mühe und Not und Schweiß, sie nannten's Arbeit. Längst schon atmete ein gastlich Wölklein durch den Schlot des Giebels. Blumen grüßten aus den Fenstern, Menschen lachten drinnen, während Nacht für Nacht mein schwach Gerüste kläglich scheiterte vor meinem Urteil. Faul das Fundament und morsch die Balken. Rost im Eisen und der Wurm im Herzen. Aber wie ich neuerdings durch Zufall jenes Weges an jenem Haus vorbeikam, schief die Front, die Wände grau und mürrisch, kalt und käuflich der verlassene Herd, habe ich abermals den einen Neubau mit dem andern mögen sinnend messen. Hab's gemocht und hab es auch gedurft. Ende von Der Neubau. Aufgenommen von Sonja.